Kundgabe 2576. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.12.1942. Göttlicher Kraftstrom. Der göttliche Kraftstrom, der durch einen Menschen auf andere übertragen wird, wird niemals ohne Wirkung bleiben, sowie nicht bewusst dagegen angekämpft wird. Er bricht sich Bahn, und es wird auch ein leiser Widerstand bald erlahmen. Und es wird so mancher Mensch aufnahmewillig sein, der zuvor sich ihm verschließen wollte. Und so die Kraft aus Gott einmal in Aktion tritt, muss sie zur Höhe führen die Seelen, die sich ihrer Wirkung überlassen. Der göttliche Zustrom wird auch als wohltätig empfunden werden, weil er wie ein Licht eine strahlende Helle verbreitet im Herzen des Menschen, weil seine Gedanken geordnet werden und ihm die Erkenntniskraft zugeht mit diesem göttlichen Kraftstrom, so dass er nun hell und klar den Zusammenhang dessen sieht, was ihm zuvor noch dunkel, das heißt ungeklärt war. Der Mensch braucht nur zu wollen, und er wird erfüllt von der Kraft Gottes, die ihm in mancherlei Form zufließt, in vermehrtem Wissen, in verstärktem Glauben oder erhöhter Liebetätigkeit. Es wird sein Wille von Gott erfasst und recht geleitet, sowie seine innere Zustimmung vorangegangen ist, sich von Gott leiten zu lassen. Nur die Hingabe an den Willen Gottes ist erforderlich, um dessen Kraft in Empfang nehmen zu können. Und dann vermag der Mensch alles und seine Höherentwicklung ist gewährleistet. Es müssen die Menschen ohne die göttliche Kraft zuvor ringen in ihrer Schwäche. Und so sie selbst sich nicht öffnen, will Gott ihnen durch einen Mittler die Kraft zuleiten. Was zwar auch den Empfangswillen voraussetzt, doch oft leichter möglich ist, als dass der Mensch selbst sich aufnahmefähig macht für die unmittelbare Kraftzuleitung aus Gott. Denn der Glaube der Menschen ist noch zu schwach. Und ihnen soll der Glaube gestärkt werden. Denn ein bewusstes Aufwärtsstreben kann nur durchgeführt werden mit ständiger Unterstützung Gottes, also mit ständiger Übermittlung von Kraft. Und diese strömt dem Menschen zu durch das Wort Gottes, das er selbst ihnen bietet als Kraftquell, aus dem sie unentwegt schöpfen können. Licht und Weisheit, Stärke des Glaubens, Kraft zum Widerstand gegen alle Anfechtungen und vollstes Gottvertrauen. Der Mensch braucht diese Kraftzufuhr, weil er selbst zu schwach ist. Doch sie wird abhängig gemacht von seiner Willigkeit, den Kraftstrom in Empfang zu nehmen. Und wo er nicht bewusst begehrt wird, bringt Gott den Menschen sich nahe, um das Verlangen nach ihm und seiner Kraft im Menschen zu erwecken. Und er benötigt dazu einen Mittler, der für ihn redet und für ihn handelt, der ihnen Kunde gibt vom Liebewillen Gottes, von seiner Kraftzuwendung, der gleichsam als Empfangsgerät die Liebesausstrahlung Gottes seinen göttlichen Kraftstrom aufnimmt und ihn weiterzuleiten sucht auf seine Mitmenschen, auf dass auch in ihnen die göttliche Kraft wirksam werden kann. Amen.